Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still got beat. Time not in the complete defense. Brilliant stuff! All is gone in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, Fans des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, das Spiel gegen Berlin wird uns noch mal kurz beschäftigen und auch da verbunden die Frage, ob wir unter den paar Matches jetzt unter Bruno Labbadia auch einen Bruno Labbadia-Effekt zu verzeichnen haben. Das war ja auch die Wölferradio-Frage der Woche, die ich gestellt habe und da haben einige Fans drauf geantwortet. Außerdem beschäftigt uns natürlich das Spiel beim SC Freiburg am Samstag und da habe ich mir vom Füchsle-Talk den Michael Schröder eingeladen. Im Blickpunkt. Seien wir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Spiel Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg vergangenen Wochenende, dieser ganz, ganz merkwürdigen Anstoßzeit um 20.30 Uhr, weil es ja das sozusagen verschobene Freitagsspiel war, in die Annalen der Fußballgeschichte eingehen wird. Das war ja von beiden Seiten wenig ansehnlich, glaube ich. Da hat die Parole Safety First, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Ich glaube, von unserer Seite aus war zu erkennen, und da ist schon mal ein kleiner Vorgriff oder ein Teaser auf die Frage nach dem Labbadia-Effekt, was Labbadia mit dieser Mannschaft vorhat, nämlich ja diese Stabilität entsprechend zu vermitteln und ja vor allen Dingen erstmal sicher zu stehen. Ja, die Chancen waren, glaube ich, überschaubar. Das war ein Pfostenschuss rechts, ein Pfostenschuss links. Und ansonsten war es eigentlich okay von Wolfsburger Seite aus. Ich werde das jetzt gleich auch nochmal mit ein paar Zahlen untermauern, wie ich es fast immer an dieser Stelle so mache. Insofern war es gar kein schlechter Auswärtsauftritt, was zum Beispiel die Defensive und so weiter angeht. Und dass wir solche Spiele ja vor 14 Tagen noch, glaube ich, verloren hätten. Also da ist dann schon vielleicht ein gewisses Maß an, ja, an Sicherheit vielleicht auch zurückgekehrt. Und jedenfalls würde ich es mir wünschen, dass dem so ist. Die Frage ist natürlich trotzdem nach wie vor, wie schaffen wir es verdammt nochmal, uns mal mehr Torchancen rauszuspielen, weil das ist ja nach vorne, boah, also zäh ist da ja noch gar kein Ausdruck. Und wenn du dann natürlich auch so Leute hast wie Origi, die nicht in Form sind, Mali nicht im Kader, was für eine riesige Überraschung fand an sich grundsätzlich, weil das ja immer jemand war, der auch gesetzt gewesen ist unter den Vorgängern von Bruno Labbadia, dass das, ja, und die Davi dann als Topscorer von der Bank kommen zu lassen, dass das jetzt, ich formuliere es andersrum, wer soll denn da bitteschön dann auch mal die Tore erzielen? Also Di Mata bemüht, Osimhen musste zur Halbzeit raus, weil es noch nicht so funktioniert hat. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht so sicher, wie das denn, ja, auch Anführungsstrichen besser werden kann und soll. Aber vielleicht haben da die Fans auch dann in der Wölfe-Radio-Frage der Woche gleich noch eine Antwort drauf gefunden. Und müssen wir mal schauen, vielleicht kommt man tatsächlich über diese Stabilität dann auch mal zu, ja, mehr Tornähe in Anführungsstrichen. Aber so, wenn du jetzt gar keine Tore mehr erzielst, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, die Klasse dann auch letztendlich zu halten. Wir können von Glück sagen, dass wir uns diesen Spieltag, glaube ich, hätten schenken können grundsätzlich. Hamburg unentschieden, Mainz unentschieden, wir unentschieden, Köln saftig verloren. Das war auch nochmal ganz wichtig, obwohl ich mich jetzt natürlich jetzt ja aus sportlicher Sicht nicht über Niederlagen des Gegners freuen möchte. Aber das war natürlich wichtig, dass da dieser Funke erstmal einen schönen Dämpfer bekommen hat an der Stelle, dass man glaubt, hier würde noch massivst was gehen. Aber das ist natürlich trotzdem noch nicht alles gegessen, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und natürlich haben auch die Mannschaften wie Hamburg oder wie Köln noch die Möglichkeit, da noch ein bisschen dichter ranzuriechen. Genauso wie wir die Möglichkeit haben, eine Mannschaft wie Freiburg nochmal runterzuziehen, wenn wir da am Samstag gewinnen würden. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Da haben wir alle Möglichkeiten, möchte ich mal sagen. Das habe ich auch diskutiert mit meinem Gast nachher im Kombinationsspiel. Werde dann ja letztendlich auch hören. Aber das sind alles so Geschichten, die so dieser Spieltag, der eigentlich nominell nicht viel gebracht hat, vielleicht doch so als kleine Signalwirkung nochmal, ja, gut war, in Anführungsstrichen, dass wir ja das, was wir an Erkenntnissen mitnehmen können, vielleicht doch ja zum Positiven ausnützen werden, dann vielleicht auch schon am Samstag gegen Freiburg. Ja, ich habe es ja gesagt, nochmal kurz auf die Spielstatistiken geschaut und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und da möchte ich vor allen Dingen erstmal auf die Teamleistung letztendlich hinaus. Und weil wir gerade über die Torschancen gesprochen haben, also Wolfsburg hat genauso viele Torschüsse abgegeben wie Hertha BSC, nämlich 9 Stück. Das ist jetzt nicht berühmt, sagen wir es mal so, für beide Seiten natürlich nicht, aber ich will damit darauf hinaus, dass es eigentlich grundsätzlich ein ordentliches Auswärtsspiel war. Also wir haben die Zweikämpfe knapp zu unseren Gunsten entschieden, das war mehr oder weniger ausgeglichen, also auch da spiegelt sich das so ein bisschen das Unentschieden wieder. Wir hatten eigentlich eine solide Passquote, geht natürlich besser, 80%, Hertha hat da 82%, aber das sind alles so Sachen, das geht besser, sagen wir es mal so, aber war jetzt auch nicht unterirdisch und Hertha hatte leicht einen Vorteil beim Ballbesitz, was ja auch von der Heimmannschaft, glaube ich, in dem Fall zu erwarten ist. Was ich aber auch natürlich immer auch in der Vergangenheit ein bisschen kritisiert habe und wo man dann sieht, wenn man zumindest da ein bisschen mehr investiert als der Gegner, dann hat man die große Chance, auch was mitzunehmen. Ne? Wir sind mehr gelaufen als Berlin, auch wenn es nur knapp mehr war. Man hat mehr intensive Läufe absolviert, mehr Sprints letztendlich. Die Distanzen waren da sehr, sehr gut. Und man war quasi auch genauso schnell oder Anführungsstrichen langsam unterwegs, wie es Hertha gewesen ist. Aber das war ein Punkt, wo ich sage, das war ein ordentlicher Auftritt. Schade war, und ich will jetzt gar nicht diese Diskussion nochmal aufmachen von wegen Pyro oder sonst irgendwas, das würde auch an dieser Stelle zu weit führen, da gibt es halt so viele unterschiedliche Meinungen zu und wenn man das Totschlagargument ist verboten und darf nicht anführt, ja, dann ist es halt so, aber das löst ja das Problem nicht, wie wir ja gesehen haben, beziehungsweise ist ja auch kein Wolfsburger Ding. Aber was ein bisschen unglücklich war, ist natürlich in der Phase, wo wir, ja, das Gefühl, oder wo ich zumindest das Gefühl hatte, wir waren da ein bisschen am Drücker und hätten auch uns in der Berliner Hälfte ein bisschen festsetzen können, kam dann diese Pyroaktion zustande und dann ja, musste der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, weil alles vollgenebelt war. Und ja, schon war der Schwung oder die Druckphase wieder raus. Es war, als hätte der gegnerische Trainer eine Auszeit nehmen können. Und das ist natürlich, ja, doof. Also ich glaube, das ist nicht das, was wir in dieser Situation gebraucht hätten. Und wie gesagt, mehr will ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Ist ja auch schon groß diskutiert worden und sehr kontrovers diskutiert worden, auch in den einzelnen Foren, was da abgelaufen ist. Aber an der Stelle, da muss man, glaube ich, sagen, wäre besser gewesen, wenn man die Druckphase anders hätte nutzen können. Vielleicht wäre tatsächlich auch mal ein Tor gefallen für uns. Das nur mal so an dieser Stelle. Wir haben aber natürlich auch Personalien zu diskutieren. Und zum einen war ja das Comeback von Ignacio Camacho als Kapitän. Und man hat, glaube ich, gesehen, so ein Spielertyp, ja, den braucht es. Ich fand auch gut, dass er sich hinterher hingestellt hat und gesagt hat, als, glaube ich, habe ich gefühlt schon ewig nicht gehört, nee, wir steigen nicht ab. Wolfsburg und zweite Liga geht in meinem Kopf nicht zusammen. Wir kriegen das zusammen hin und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Glaube, dieser Wille, dass sich das auch endlich mal in der Öffentlichkeit vermittelt, ja, dass sich da auch die Spieler hinstellen und sagen, das ist uns nicht egal und wir hauen jetzt nochmal richtig einen raus und dass es auch nicht immer nur Anführungsstrichen dann dieselben sind, die das vielleicht mal machen, sondern dass jetzt da kommt einer wieder, der hat sich den Arsch abgegrätscht, möchte ich mal sagen. Spielerisch sicherlich auch hat man noch gemerkt, dass da einige Probleme noch vorhanden sind, mangelnde Spielpraxis und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich so von der Mentalität her, von den Führungsqualitäten her, dass da jemand gewillt ist, auch eine Aufgabe anzunehmen und sich nicht wegduckt und auch bereit ist, da voll zur Sache zu gehen, das finde ich absolut richtig und finde ich auch gut. Und ich hoffe, das kann sich dann auch in den nächsten Spielen noch ein bisschen mehr auszahlen. Dann schauen wir nochmal bei Camacho auf die Spielstatistik. Und da ist auffällig gewesen, dass er 83% seiner Passquote erfüllt hat und dass er 53% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Also auch da entsprechend die Mehrzahl, hat noch 11,7 Kilometer im zentralen Mittelfeld, ja, abgerissen. Im Offensivspiel hat er sich so gut wie nicht beteiligt. Torschuss, Assist, Flanken etc. Alles nicht sein Metier, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber gut, fürs erste Comeback und dann auch gleich durchzuspielen und so, das war alles letztendlich auch gut. So, und dann kommen wir aber zum Problem. Jetzt kommen wir zu einem Problem aus meiner Sicht, was das Thema ja, Camacho aufwirft. Nämlich, wir haben, und da habe ich eigentlich gedacht, ich hätte die unnötigste gelb-rote Karte in dieser Saison schon gesehen. Nein, Joshua Gilavogi hat mich noch eines Besseren belehrt und er ist dann halt in der Nachspielzeit noch runtergegangen. Das ist natürlich ein großer Verlust, möchte ich mal sagen, weil oder Lila Vogel vielmehr, wie ich auch immer sage, ein stabilisierender Faktor war und einer der wenigen, glaube ich, die über einen längeren Zeitraum auch eine vernünftige Leistung auch geboten haben. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Dadurch, dass das Spielsystem momentan so auf ein 4-1-4-1 ausgerichtet ist, beziehungsweise ein 4-3-3 und Camacho da die zentrale Position vor der Abwehr jetzt eingenommen hat, beraubt man Gilavogi seiner Stärke. Und das kann ich auch belegen. Und zwar ist er ist ein bisschen vorgelagert. Er soll das Offensivspiel beleben, was überhaupt nicht sein Ding ist. Also er bereitet keine Torschüsse vor, er hat keine Flanken reingeschlagen. Eine hat er reingeschlagen. So, hat eine 83-prozentige Passquote, was auch okay ist. Aber er verliert in dieser offensiven Position oder gewinnt, sagen wir es mal so, nur 29% seiner Zweikämpfe. Zur Erinnerung, Joshua Gilavogui war jemand, der hatte da auch mal eine 70 vorstehen, also wenn der zentral gespielt hat, als Sechser auf seiner Position. Klar, jetzt kann man sagen, war erstes Spiel, muss man sich vielleicht noch ein bisschen dran gewöhnen, jetzt hat er mal Pause, kann er vielleicht dann auch trainieren auf der ungewohnten Position. Aber das ist, wenn man mal ganz streng ist, nicht seine Position. Ja, und ich weiß nicht, ob er uns da an dieser Stelle helfen kann. Und dann ist halt die Frage, du hast halt 4 Sechser mit Basur und Arnold noch mit dazu. Ist Gilavogui derjenige, der zu Anführungsstrichen Gunsten von Camacho quasi auf eine Position gestellt wird, die ihm offensichtlich, zumindest jetzt im Spiel gegen Berlin, nicht richtig liegt? Denn im Vergleich dazu tut sich Maximilian Arnold wesentlich einfacher auf einer offensiveren Position. Der hat nämlich 6 Torschüsse schon vorbereitet, auch 3 Flanken reingebracht. Das ist jetzt auch nicht überragend, möchte ich mal sagen, aber letztendlich ist es auch, weil er auch keine Torschüsse abgegeben hat an der Stelle, aber zumindest fühlt er sich da offensichtlich ein bisschen wohler, als es jetzt in Gilavogui der Fall ist. Allerdings ist die Zweikampfbilanz da weiter vorne mit 38% auch nicht berühmt. Das ist auch, wenn er weiter zurückgezogen spielt, liegt so ein bisschen natürlich an der Position, aber den Stürmer dann kommen lassen kann oder die Offensivkräfte, da kann man ein bisschen besser glänzen, was die Defensivarbeit angeht. Aber er hat auch 86% seiner Pässe an den Mann gebracht. Also man merkt so, Maximilian hat so einen leichten Vorteil, was so diese Position angeht, in diesem System. Läuferisch kann man allen keinen Vorwurf machen, das war alles jenseits der 11 Kilometer, also alles auch da entsprechend gut. Aber das glaube ich, und da müssen wir ein bisschen drauf achten, beziehungsweise der Trainer muss darauf achten, dass wir einen unserer stabilsten Defensivspieler da nicht seiner Stärke berauben und ihn da auf einer Position einsetzen, die wir nicht brauchen. Jetzt werden wir ja, glaube ich, für Samstag das Problem dann nicht haben. Camacho wird ja wohl so weiter spielen, wird ob Basur wieder reinkommen, gehe ich mal von aus. Oder wir werden auch überrascht, und das wäre ja auch mal so eine Halbposition, die vielleicht auch mal ein Mali oder so mal wieder ausfüllen kann, so ein bisschen zentraler. Da bin ich ja letztendlich mal dann auch gespannt, wie das ausschaut. Wenn etwas gut war bei einem 0-0, dann ist es ja meistens die Defensive. Und da möchte ich auch kurz nochmal drauf eingehen, weil die beiden auch in den letzten Spielen mit Eigentoren und schludrigen Pässen da immer auch ein bisschen in der Kritik gestanden sind. Robin Knoche als Innenverteidiger, 76% gewonnener Zweikämpfe, 84% Passquote und noch über 11 Kilometer gelaufen. Das ist ein guter Wert, das kann man nicht anders sagen. Jeffrey Brumer auf der anderen Seite bringt sogar 96% seiner Pässe an Mann und gewinnt 80% seiner Zweikämpfe. Also da brannte im Grunde gar nichts an, was das angeht, was die Innenverteidigung angeht. Und das gilt es ja auch mal ein bisschen positiv hervorzuheben. Ja, Offensivspiel habe ich schon angesprochen. Lahmt natürlich ganz, ganz ordentlich. Victor Osimhen musste zur Halbzeit raus. An den Zahlen kann man es dann halt auch sehen. Torschüsse 0, Torschüsse, Assists 0, Flanken 0. Ist natürlich ein offensiven Außenbahnspieler wenig. Di Marta hat 3 Torschüsse immerhin abgegeben im gesamten Spiel. 40% der Zweikämpfe gewonnen, was für einen Stürmer eigentlich gut ist. Ich vermisse da immer noch mal so dieser, ja, auch das letzte Quäntchen, um den Ball mal festzumachen, dass man auch nachrücken kann. Ist ein junger Spieler, klar, da muss dann auch, man muss da auch vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld haben, wobei wir diese Zeit natürlich wie immer nicht haben. Aber das sind so Punkte, da müssen wir ein Gefühl für entwickeln letztendlich auch. Und er muss ein Gefühl für entwickeln, wie er da sich dann noch ein bisschen besser als zentraler Spieler, der, wo dann auch die Bälle draufkommen und er den Ball festmachen muss, wie er sich da noch verbessert und weiterentwickelt. Ja, und Josef Brekalo hat 94% seiner Pässe an den Mann gebracht und 57% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist auch deswegen mal ganz interessant. Offensichtlich ist Brekalo mehr in der Lage, ja, die Anforderungen von Bruno Labbadia zu erfüllen, als jetzt ein Mali zum Beispiel. Also der ja auch dann gerne mal auf der Position eingesetzt worden ist in der Vergangenheit. Also gerade was so Einsatzbereitschaft und so angeht, ist vielleicht auch nochmal ein Fingerzeig, den der Trainer da gegeben hat. Brekalo hat 1 Torschuss abgegeben und 3 Flanken auch geschlagen. Wie gesagt, auch nicht überragend für einen Offensivspieler, aber immerhin deutlich auch aktiver als Victor Osimhen auf der anderen Seite. Ja, das einmal soweit, den Blick auf die individuellen, auf die Team Zahlen, das finde ich ja immer ganz interessant, weil man einiges ablesen kann, wie im Fall von Gila Vugi zum Beispiel. Ja, und ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir da noch von den einzelnen, ja auch vielleicht von den Comebacks da noch profitieren, wenn Gila Vugi dann wieder auch vielleicht mal Spielpause jetzt danach da nochmal angreifen kann, Brooks vielleicht zurückkommt oder so, dass wir dann in der Innenverteidigung auch mal, Anführungsstrichen, mal rotieren können oder auch mal anderen Spieler mit oder Udokai da nochmal einsetzen können. Das wäre, glaube ich, nicht von Nachteil. Mehr auf wolfsblog.de. Sisi, da habe ich ja auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche gestellt, nämlich gibt es einen Labbadia-Effekt? Und zwar dahingehend, ob man jetzt, also rein von den Zahlen her, hast kein Spiel gewonnen bisher, also eher nicht, aber gibt es denn trotzdem einen, nämlich tritt die Mannschaft kämpferisch, taktisch und spielerisch anders bzw. erfolgversprechender auf? Und ja, da haben wieder einige mitgemacht und ihre Meinung zum Besten gegeben. Malanda 85 sagt eindeutig nein. Ergebnisse sprechen gegen Bruno, offensive Spielweise spricht gegen Bruno. Die einzigen beiden Dinge, die ich ihm zugutehalten würde, wäre erstens, dass er uns defensiv etwas stabilisiert hat, wobei ich da auch mehr die Vorarbeit durch Schmidt sehe, und andererseits kann Bruno natürlich nichts für die strukturellen Defizite im Verein oder im Kader. Er hat eine wahnsinnig schwierige Situation zu bewältigen, aber einen guten Job macht er für mich bisher noch nicht. Soweit Malanda 85. Sascha sagt, nein, es gibt bisher keinen Effekt. Vom Einsatz her ist die Mannschaft durchaus besser geworden, aber offensiv sind wir noch einmal schwächer als unter Schmidt. Hatten wir in den 5 Spielen unter Labbadia zusammengerechnet überhaupt 10 Torschancen, fragt er. Aktuell weiß ich auch nicht, wie wir diese Saison überhaupt nochmal ein Tor schießen wollen. Vielleicht noch nach einem Standard. Aus dem Spiel heraus sehe ich da gar nichts. Kann natürlich sein, dass noch ein Effekt eintritt. Dran glauben tue ich aber nicht mehr. Ja, soweit User Sascha. Und ganz ähnlich sieht es auch der Patrick, der hat mir über die Wölfe-Radio-Hotline 0157-890-70123 eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Und das könnt ihr natürlich auch immer machen, wenn ihr auch mal hier persönlich bzw. eure Stimme in der Show landen wollt. Und ja, er hat sich zum Labbadia-Effekt folgendermaßen geäußert. Aus meiner Sicht ist dieser Trainerwechsel-Effekt leider schon verpufft. Und von daher kann man nicht sagen, dass es einen Labbadia-Effekt gegeben hat. Was ich schon sagen muss, was ich glaube, dass er es geschafft hat, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren. Leider hat er jedoch auch, wie die Trainer vorher, es überhaupt nicht verstanden, ein Offensivspiel der Mannschaft einzuimpfen. Und auch ein paar Personalentscheidungen halte ich äußerst fragwürdig. Also ein Origi jetzt nur noch auf der Bank zu lassen und einen Di Marta vorne jetzt aufzustellen, der aus meiner Sicht bislang da leider noch gar nichts gerissen hat, halte ich ebenso für fragwürdig, wie jetzt auch in Berlin den Younes Mali komplett auf der Tribüne außen vor zu lassen, weil den halte ich dennoch immer noch für einen unserer technisch stärksten Spieler, der auch offensiv nochmal was reißen kann und da auch mal ein bisschen Kreativität und Torgefahr mitbringt. Es haben mich aber auch noch ein paar positivere Stimmen erreicht, möchte ich euch nicht vorenthalten an dieser Stelle. Vor allen Dingen aus dem fernen Asien, aus einem Internetcafé, hat Wolf vom Bodensee geschrieben. Finde ich ganz, ganz schön. Grüße, was du auch immer da machst. Ja, Labbadia, so sagt er, macht nach meiner Ansicht genau das Richtige, indem er in einer abstiegsbedrohten Mannschaft zuerst einmal versucht, eine Stabilität und Grundordnung zu geben. Wenn dieses glückt und der Mannschaft eingeimpft bekommt, hinten dicht zu halten, wird er verstärkt auf Standards setzen und trainieren, sodass man dadurch versucht, ein Tor zu schießen. Das Spielerische kommt zum Schluss und je nach Eintritt des Erfolgserlebnisses von alleine. Parallel versucht er Spieler, die außer Form und verunsichert sind, aufzubauen, auch mal nicht in den Kader zu nehmen, damit vorerst der Druck von ihnen weg ist. Das hat er schon in Stuttgart und in Hamburg so gemacht. Weitere Beispiele waren damals auch Lucien Favre bei Hertha und Gladbach, Stevens bei Stuttgart, Hasenhüttl Ingolstadt, hat sie als Vorletzter übernommen und 7x 1-0 gewonnen, Magath in Stuttgart und dann das erste Mal auch in Wolfsburg. Wolf vom Bodensee schreibt auch, ich liebe diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Deshalb verfolge ich diese Trainer intensiv und wende es auch am liebsten selber bei meinen Mannschaften an. Ich hoffe, er meint da jetzt nicht FIFA 18 oder so. Es ist immer dasselbe Schema, was angewandt wird, natürlich leicht abgeändert, je nachdem, was für Spielermaterial zur Verfügung steht. Schwabenwolf hat auch nochmal geschrieben, er sagt, ein positiver Effekt ist, dass Bruno Labbadia die Eier hatte, Origi und Mali nicht spielen zu lassen. Warum man dann aber trotzdem noch Arnold spielen lässt, ist mir ein Rätsel. Es wird bei uns nicht nach dem Leistungsprinzip aufgestellt, deswegen kann es ja gar keinen weiteren positiven Effekt geben, weil sich ja im Grunde nichts geändert hat. Vielleicht hat er erkannt, dass man mit dieser Mannschaft einfach nicht mehr machen kann. Ich hoffe auf einen wirklichen Umbruch mit vielen Spielerverkäufen, in welcher Liga auch immer. Ja, das war so ein gemischtes Echo, sagen wir es mal so. Und ja, zum Abschluss hat Ron nochmal, glaube ich, alles so ein bisschen sehr gut auf den, ja, einen Punkt gebracht. Er sagt, defensiv ist es okay, wir lassen nicht mehr so viel zu und stören schon im Mittelfeld. Nach vorne geht leider nichts. Das liegt leider meiner Meinung nach am schwachen Mittelfeld. Die Davi und Mali sind für mich ein Totalausfall. Gut, Mali hat jetzt nicht mal gespielt, aber ist egal. Hoffe, dass dieses Missverständnis im Sommer beendet wird. Vorn geht es allerdings auch nichts. Ein Gomez hätte man nicht gehen lassen dürfen. Aber was soll's? Und das meine ich mit sehr, sehr gut zusammengefasst. Hätte, hätte, hätte. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Wir sind da alle ein bisschen, in Anführungsstrichen, auch ja logischerweise hilflos, ohnmächtig unterwegs. Und dass das frustriert, das kann ich auch durchaus verstehen. Ich habe ja auch, weiß nicht, der eine oder andere vielleicht noch mal verfolgt auf Twitter, gerade erst gestern dann nochmal ja einen durchaus sehr kontroversen Disput geführt über die Situation beim VfL Wolfsburg. Und ich lese euch da gerne auch nochmal was draus vor, weil ihr sehen sollt, dass ich da letztendlich auch Kritik, was so meine Person angeht, da überhaupt nicht ausweichen will, weil ich finde, das gehört mit dazu. Und diese Kritikfähigkeit, die müssen wir uns auch, glaube ich, erhalten letztendlich. Und weil ich ja doch auch, und das gebe ich auch offen zu, weil ich der Meinung bin, das ist der richtige Weg und es geht gar nicht anders, durchaus auch nochmal gucke, was sind denn konstruktive und positive Ansätze, weil wenn wir ja sagen können, ja, machen wir jetzt hier den Laden dicht, wir sind eh alle scheiße und schon abgestiegen, dann brauchen wir nicht mehr weiterzumachen. So. Deswegen zitiere ich das jetzt mal gerne, was da über Twitter zu mir gekommen ist. Das, was du machst, also gemeint bin ich, ist dir alles schönreden, mit der Zeit wird alles gut, jeder Trainer ist toll und braucht Zeit, bla bla bla. Kritik, Fragezeichen, Fehlanzeige. Wenn es nach dir ginge, wäre Ismael noch Trainer bei uns. Und ganz allgemein, ja, man wird sich erst aufhören, aufzuregen über die Unfähigkeit und Dummheit des Vereins, wenn sie endlich mal anfangen zu handeln. Solange die strukturellen Mismatches nicht behoben sind bzw. werden, werden wir halt einfach nicht da rauskommen. Das sind zwei Tweets, die mich da erreicht haben über Twitter, um ja die Diskussion mal letztendlich auch zu verdeutlichen. Und ja, da sage ich natürlich auch gerne was dazu, weil ich finde, das ist absolut richtig und wichtig, dass wir über solche Sachen auch letztendlich sprechen. Und ich auch gerne da auch, was meine Rolle angeht, da durchaus mal auch Stellung letztendlich beziehe. Zum ersten Mal, nee, Ismael wäre nicht mehr Trainer unter uns, sondern wenn es nach mir geht, würden da Jürgen Klopp und Mourinho auf der Bank sitzen. Jedenfalls von dem, was ich mir wünschen würde, wie der Verein sich weiterentwickelt und ja, vielleicht dann nochmal wieder in erfolgreiche Fahrwasser kommen könnte. Ja, so, deswegen, das ist natürlich ein bisschen Spaß beiseite, man muss immer auch gucken, was letztendlich auch geht und was auch nach Wolfsburg passt, da komme ich jetzt auch nochmal drauf. Aber drei Sachen möchte ich doch auch nochmal zu dieser Diskussionskultur ja, sagen, die da gerade bei uns vorherrscht, weil da sind sehr viele Dinge drin, wo ich glaube auch gerade, dass im Umfeld des Vereins ein großes Problem liegt. Und da ist zum Ersten die Kritik. Kritik ist absolut richtig und auch gut, weil sie bringt uns im Idealfall voran. Was im Moment aber passiert, ist keine Kritik, sondern draufkotzen und aus meiner Sicht sogar reintreten bei jemandem, der sowieso schon am Boden liegt. Anstelle, und das ist so der Punkt, anstelle dann auch mal vielleicht auch die Hand zu reichen und zu sagen und demjenigen, der da am Boden liegt, auch wieder aufzuhelfen. Das ist unser Verein, Leute. Solange wir das als wir gegen die Spiel begreifen, wird das nicht ja, uns weiter voranbringen. Das wird nicht funktionieren. Es ist unser Verein. Ja? Man sollte dann lieber Verantwortung übernehmen und mithelfen, dass es besser wird. Weil wenn ich immer nur diese Erwartungshaltung habe, ja, der Verein hat mich gefälligst zufriedenzustellen und zu machen und zu tun. Und wenn das nicht in meinem Sinne ist, dann, ja, dann ist alles scheiße. Und dann haue ich da drauf wie verrückt. Ich glaube nicht, dass es das sein kann. Alle Beteiligten müssen sich die Frage stellen und diese Frage muss über allem stehen, was ist gut für den VfL Wolfsburg? Und das ist egal, ob das Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Sportdirektor, Mannschaft, Trainer, Fans, Umfeld, Sponsoren, Freunde, Partner, der Weihnachtsmann, alle, die irgendwas mit dem VfL Wolfsburg vielleicht zu tun haben. Diese Frage muss über allem stehen. Und nur, wenn wir das auch so begreifen, werden wir etwas zum Besseren bewegen. Also Kritik absolut richtig, aber bitte dann auch konstruktiv und nicht einfach nur dieses alles doof und alles scheiße. Und vor allen Dingen die Leute, die dann nicht in diesen Weltuntergangschor mit einstimmen, ja, dass die dann noch sozusagen, ich will nicht sagen, verunglimpft werden oder dann noch angegangen werden in dem Sinne, nur weil man eben da nicht reinstimmt. Genauso wenig wie es falsch ist, diese kritischen Stimmen ja auszublenden oder zu überhören. Zweitens, wir brauchen alle Unterstützung, die wir kriegen können, aber das muss auch passen nach Wolfsburg. Wenn ich, also vieles wird geäußert, also wenn ich das alles lese, ne, vieles wird geäußert nach Spekulation, Bauchgefühl und Gerüchten, die dann irgendwie zu Tatsachen verklärt werden. Das sind dann alles so Sachen wie, ja, wenn der käme oder wenn wir den verpflichten oder wenn das, dann wäre das alles so. Alles hätte, wenn und aber und vielleicht, ich glaube, das könnte funktionieren. Keiner von uns weiß doch, ob das so ist, aber es wird immer so hingestellt, ja, ist doch klar, wenn der Sommer kommt, dann wäre hier alles besser. Meinst du, würden die alle mehr laufen oder was? Das ist doch gar nicht gesagt. Das wissen wir doch in dem Fall gar nicht. So, nichtsdestotrotz muss man sich diese Sachen stellen und auch annehmen und dann vielleicht auch mal gucken, was passt da auch, und es muss sich auch was tun, weil wir können ja alle nicht zufrieden sein mit dem, wie es letztendlich läuft. Aber das meiste Know-how von den Leuten, die hier diskutieren, das leitet sich doch vom Stand der Tabelle ab, Leute, mal ganz ehrlich. Ja, das ist doch, ne, gut, wenn der Tabellenstand gut ist, dann ist alles klar, alles super, wunderbar. Ist schlecht, der Tabellenstand ist, alle müssen weg. Deswegen, und das sage ich auch gerne nochmal ganz deutlich, weil das ja hieß von wegen, unter mir wäre Ismael noch Trainer. Solange jemand bei uns in Amt und Würden ist, gehe ich nicht hin, weil der zu unserem Verein gehört, und hau denen die Füße weg. Das gehört sich aus meiner Sicht nicht. Das ist nicht anständig. Es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidungen werden, wenn es schlecht läuft, auch immer fallen. Nämlich, das ist in der Bundesliga immer so. Und da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Beispiele, da gibt es auch genug Beispiele beim VfL Wolfsburg. Passt es nicht, irgendwann bleibt der Erfolg aus, werden da auch die personellen Konsequenzen gezogen. Aber ich gehe doch jetzt nicht hin, ja, und hau jemandem, der vielleicht auch tatsächlich unserem Verein was Gutes tun will und sich reinhängen möchte und arbeitet und was weiß ich nicht was. Ich könnte jetzt auch sagen, Bruno Labbadia muss weg. Was soll das denn? Nach 4 Spielen kein Sieg, ja. So. Ja, sollen wir schon wieder einen Trainer wechseln? Da muss man auch mal gucken, was sind denn das für Alternativen, die man letztendlich auch hat? Und bringt es uns tatsächlich zusammen? Wieder die Frage, ist das gut für den VfL Wolfsburg, wenn wir jetzt schon wieder einen Trainer wechseln? Ich würde sagen zum Beispiel, nein. So. Und genau so verfahre ich hier auch. Solange jemand das Trikot des VfL Wolfsburg trägt, solange jemand für den Verein sich einsetzt und hier arbeitet, gehe ich nicht hin und sage, verpiss dich, du blödes Arschloch. Entschuldigung für die Wortwahl. Weil das gehört sich aus meiner Sicht nicht, weil wir können alle nur von draußen drauf schauen. Wir wissen gar nicht, was da letztendlich auch intern passiert und ob da Leute 23 Stunden am Tag für den VfL Wolfsburg arbeiten oder nicht. So. Wenn es den Anschein gibt, ja, dass da einer keinen Bock hat auf den Verein, bin ich der Erste, der sagt, hier, komm, ich pack deine Tasche und fahre dich aus der Stadt raus. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber solange das alles so auf Hörensagen, auf vielleicht und ich mache den Eindruck, das und so, da will ich mich nicht anschließen bei so einer Diskussion. Und deswegen greife ich diese Meinung auf, weil ich finde das okay, die müssen auch genannt werden, die müssen ran oder auch vorangestellt werden und sagen, pass auf, hier gibt es eine offensichtlich eine Problematik, lasst uns drüber sprechen. Aber auf keinen Fall, da sehe ich meine Rolle nicht drin, stelle ich mich hier hin und lasse irgendwelche Köpfe rollen, was das angeht, weil das ist aus meiner Sicht nicht meine Aufgabe. So, und drittens, es passieren beim Verein viele Veränderungen. So, die nimmt man aber in so einer Situation, wie sie jetzt sind, noch gar nicht wahr, oder sie greifen noch gar nicht, ja, weil sie noch gar nicht, sag ich mal so, letztendlich auf den Weg gebracht worden sind. Stichwort Scouting ist mal so ein Punkt, ja. Gibt's im Sommer die entsprechenden Veränderungen? Nur mal so als großes Beispiel. Ist aber momentan noch gar kein Thema, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Punkte, die das jetzt schon, was Stichwort Kaderplanung und so weiter, wo das alles reinspielt. So, aber ich will damit halt nur sagen, in der jetzigen Situation, dann nimmt man das noch nicht wahr, beziehungsweise weiß man nicht, ob das fruchtet. So. Und deswegen muss man das auch besser dann auch kommunizieren, wenn sich was tut. Das aus meiner Sicht, ja. Und eine Sache zum Abschluss noch: Keiner nimmt uns ab, unseren Verein zu retten. Diese Aufgabe übernimmt keiner für uns. Im Gegenteil, was ich jetzt wieder alles lesen durfte, von wegen, da ist die Hälfte Deutschlands wieder froh, wenn wir am besten absteigen, ja? So, das übernimmt keiner von uns. Und wenn wir jetzt auch immer noch hergehen und immer nur mit dem Finger auf den jeweils anderen zeigen, dann wird sich da nichts verbessern. Ich weiß, das ist nervig und dann ist, was weiß ich was, auch Lenny, pain in the ass, ist mir auch egal in dem Zusammenhang, aber das ist meine Meinung und ich habe halt das Glück, dass ich einmal in der Woche in so einem Podcast rausblasen darf und ich lade auch jeden hier gerne herzlich ein, eine Diskussion mit mir zu führen, weil ich sehe das ja immer dann auch, wenn dann so diese Kritik kommt, auch auf Twitter und wenn ich dann was poste und die Gegenmeinung bekommen dann immer so leckere Herzchen, ja, so von mir wegen die Likes, bin ich jetzt nicht drauf angewiesen, aber es zeigt mir so ein bisschen, wie da so der Hase langläuft, ja. Und ich würde mich auch dann gerne freuen, oder ich freue mich natürlich darüber. Gibt es jemanden, kann mir gerne hier dann in die Kommentare unter die Sendung drunter schreiben, gibt es jemanden, der mit mir diese Sachen, diese ganzen Sachen auch diskutieren möchte? Wir können das alle gerne auch in einem anderen Rahmen tun, aber grundsätzlich bin ich da sehr, sehr dafür, das auch so zu machen, weil ich bin der Letzte, der das nicht zulässt, denn so ein Satz wie von wegen Kritik, Fehlanzeige, bitte, ja, das ist nicht richtig. Aber es kann nichts, also das sehe ich komplett anders, ja. Das natürlich gebe ich hier immer Raum und stelle auch andere Meinungen zur Disposition. Aber ich stimme nicht nur ein in die eine Richtung, weil das gerade politisch opportun oder in den Zeitgeist passt. Ich bin genauso angepisst wie ihr oder wie diejenigen, die sich darüber ja aufregen und massive Konsequenzen fordern im Verein und ja, alles jetzt, ich sag's mal grundsätzlich, alles schon vorher gewusst haben und alles auch besser wissen. Mir gefällt das alles auch nicht, wohin wir uns entwickelt haben und dass wir jetzt schon wieder ja darum überhaupt oder darüber zittern müssen, den Arsch aus der Schlinge irgendwie zu kriegen. So. Und jetzt geht es darum, das Beste draus zu machen. Und es gibt nur noch ein Ziel in dieser Saison, nämlich da unten irgendwie rauszukommen und dann tatsächlich auch die richtigen Schritte einzuleiten. Das muss dann auch kommen. Das muss dann auch kommen. Und ja, da bin ich auch der Letzte, der sich da irgendwie verschließt, da irgendwie mitzuhelfen, dass es dann irgendwie besser wird. Und alles Weitere, wie gesagt, gerne, herzliche Einladung, meldet euch, wer mit mir auch darüber diskutieren will. Wir können das Ganze in einem entsprechenden Forum hier auch tun. Und das ist nämlich das Wichtigste für mich, oder das sehe ich zum Beispiel als meine Aufgabe an, diese verschiedenen Stimmen und Strömungen, die es da gibt, auch zusammenzuführen. Und vielleicht hat man dann die Möglichkeit, ja, dann auch tatsächlich für den Verein was besser zu machen. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das mache ich mit einem alten Bekannten und Experten für den SC Freiburg. Und zwar ist das der Michael Schröder vom Füchsletalk. Grüß dich. Hallo, so alt bin ich noch gar nicht. Ich habe nächste Woche erst, übernächste erst Geburtstag. Und wirst 50, oder? Nee, 35. Ach so, junger Hüpfer, da bin ich ja schon ein alter Sack gegen, sagen wir es mal so, wenn es danach geht. Wir starten natürlich gleich voll rein zum Thema ja, Spiel oder eure Form sozusagen, die wir sie gerade haben. Auf Schalke habt ihr dreckig verloren, das Gefühl kennen wir. Ja, da war weite Strecken offensichtlich ja auch mehr drin. Woran hat es denn gelegen aus deiner Sicht? Also ich würde es mir jetzt gerne super einfach machen und einfach tatsächlich sagen, es lag am Schiedsrichter. Also ist nicht meine Art normalerweise, aber bei einem Schiedsrichter, der in 7 Spielen mit Freiburger Beteiligung 5 Freiburger runterstellt, teilweise wegen, wie jetzt am Wochenende, lächerlicher Geschichten und auf Art und Weise, wo man nur den Kopf schütteln kann, ist es durchaus ein Faktor, an dem man es festmachen kann. Aber dann ist ja schade, dass er Samstag nicht pfeift. Es gab aber auch nur eine Torchance von uns, das muss man auch sagen. Also ich finde, in dieser Saison ist es immer schade eigentlich, wenn man gegen Schalke verliert, weil die gewinnen immer und keiner weiß warum. Das war im Hinspiel so bei uns, das war im Rückspiel jetzt wieder so, dass man gedacht hat, ja, ein bisschen nach vorne und vielleicht geht dann tatsächlich was. Und ja, wenn man dann gelb-rot kriegt, ohne gelb gesehen zu haben, dann wird es natürlich schwierig. Wobei der Schiri ja sagt, er hat ihm auf die Schulter getippt, ne? Und gesagt, hier, gelb. Ja klar, aber also ich habe mich gleich daran erinnert, als die Arena neu war auf Schalke, dass die ein riesiges Problem hatten, die Spieler sich daran zu gewöhnen, weil es da so laut ist. Wegen die sind damit nicht klargekommen. Quasi. Ja, und also ich kann mir natürlich vorstellen, dass er gesagt hat, gelb 18, aber ist die Frage, ob man das dann hört, wenn gerade alle ausflippen, weil ein Tor gefallen ist. Also die Argumentation ist nicht so nachvollziehbar für mich und ich bin sehr gespannt, was da morgen am Mittwoch passiert. Da ist die Verhandlung um 16 Uhr. Ich rechne zwar damit, dass die Sperre nicht aufgehoben wird, ich rechne aber auch damit, dass da vielleicht das nochmal eingeordnet wird und dieser Herr Stieler vielleicht so ein bisschen eingenordet wird, was seinen Umgang einfach angeht. Das geht einfach nicht. Also die Art und Weise, man kann sagen, ja, nach Regeln geht das alles so, aber man muss das menschlich vielleicht nicht so machen. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was soll denn der Herr Stieler gegen Freiburg haben? wenn du das jetzt schon so aufhörst. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine unglückliche Konstellation, so wie bei uns mit Wolfgang Stark, glaube ich, war es immer, der bei uns gespielt hat, gepfiffen hat. Ich glaube, wir haben von 10 Partien, die er gepfiffen hat, haben wir, glaube ich, 8 verloren oder so. Das ist auch, mal sehr bemerkenswert. Auch nicht schlecht. Ja. Deswegen. Aber du hast hier die gelb-rote Karte für Petersen schon angesprochen. Wie groß, also dass eine Schwächung ist, glaube ich, ist ohne Zweifel so für euch, dass er jetzt dann sehr wahrscheinlich fehlen wird gegen uns. Wie sehr ist denn diese Schwächung, wie groß ist diese Schwächung? Die ist extrem, also das kann man eigentlich nicht, nicht kleinreden. Fakt ist nämlich, dass wir eigentlich am Wochenende, so wie es aussieht, keinen Stürmer haben. Also wir haben Niederlechner nach wie vor langzeitverletzt, Petersen jetzt 99% sicher gesperrt am Wochenende. Und dann haben wir noch den Kollegen Höhler, der ist in der Winterpause aus Sandhausen gekommen, hat eigentlich ganz gut reingefunden, hat nur noch nicht getroffen, hat aber bei Instagram jetzt gerade gepostet, ja, oh scheiße, ich bin krank, ich kann auch nicht. Also die Stürmer, da wird es dann langsam dünn. Das ist ja dann ausgeglichen, weil wir haben ja auch keinen Sturm. Also beziehungsweise wir treffen ja auch die Kugel nicht vorne rein, sagen wir es mal so. Wir hatten im letzten Füchseltalk dieses Szenario, dass der Fußball sich so zum Sechstagerennen hin entwickelt, dass keiner den Ball haben will eigentlich und dass vom Anpfiff weg eigentlich alle so in ihren eigenen 16er zurücklaufen und bis zum 89. der Ball dann da so vereinsam im Kreis liegt und dann geht's richtig ab. Also wenn wir beide keine Stürmer haben am Wochenende, vielleicht ist das ja dann mal die Probe aufs Exempel, ob das wirklich dann spannender wird, wenn man so spielt, ich weiß es nicht. Die gelb-rote Karte hat ja was nach sich gezogen, nämlich eine sehr, sehr heftige Reaktion, wie ich sie schon länger nicht mehr, ich glaube, letzte, den ich so gesehen habe, war irgendwie Roger Schmidt oder so an der Linie, der dann mal so ausgetickt ist, dass man ihn zurückhalten musste. Ich habe ihm ja auch schon mal eurem Trainer den Spitznamen Streichstielzchen verpasst, weil er ja auch, also ist ja Wiederholungstäter in Anführungsstrichen. Warum kommt es denn immer wieder so zu Aussetzern? Ich meine, das kann ja nun nicht mit dem, jemand, der so erfahren ist, in Anführungsstrichen, kann ja wohl nicht nur jetzt mit dieser gelb-roten Karte zu tun haben. Da muss doch was mehr im Argen liegen, sagen wir es mal so. Also ich glaube es in diesem konkreten Fall tatsächlich schon, weil was so ein bisschen der Treppenwitz ist an dieser Geschichte ist, dass es völlig untergegangen ist, dass der besagte Herr Stieler vor dem Spiel sich bei Herrn Streich entschuldigt hat für die Leistung, die er in der Hinrunde in Stuttgart abgeliefert hat, mit einem ebenfalls unberechtigten Platzverweis. Und das erklärt vielleicht auch das, was Streich immer wieder gerufen hat, was man ja sehr schön Lippen lesen konnte in der Slow-Mo auf Sky. So, was machen Sie mit uns? Er kann es einfach nicht fassen in dem Moment. Und das ging mir ähnlich. Also ich habe es live gesehen dann im Fernsehen und du siehst die Bilder und kannst es dir trotzdem nicht erklären. Dann kommt die Zeitlupe und du kannst es dir immer noch nicht so wirklich erklären. So, ja, wieso kriegt der gelb-rot? Der hat doch gar nicht gelb. Und wenn du dann aber nicht Fan bist, sondern halt verantwortlich und einfach viele Dinge nicht so laufen in dieser Saison, wie sie geplant waren, dann ja, ich kann absolut nachvollziehen, dass er da mal ausflippt. Auch wenn alle sagen, ja, oh, da muss er doch dran denken, Vorbildfunktion und bliblablub, was man alles gelesen hat. Aber das sagt sich immer sehr einfach und sehr schnell, aber wenn du wirklich da drin bist und wenn du weißt, um was es geht und wenn du weißt, was du eben lieferst, was deine Jungs immer liefern unter der Woche und dann am Wochenende passieren eben Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, dann, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass er da ausgeflippt ist. Ich fand es übrigens sehr mutig von den beiden Ordnern, die sich dann neben ihn so direkt hingestellt haben, oben auf der Tribüne. Da habe ich nur gedacht, so, okay, ihr habt gerade echt einen Scheißjob. Geht lieber einen Schritt zurück. Ja gut, aber welcher Job auf Scheiß? Schalke ist nicht Scheiß. <Jetzt was gesagt. lacht> Aber das nur am Rande. Aber ich gebe dir zu einem gewissen Teil recht, weil Fußball ist Emotion und wenn man sich da so massivst und zum wiederholten Male ungerecht behandelt fühlt, dann kann ich auch austicken in dem Zusammenhang. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass er gar nicht mehr aufgehört hat. Denn in dem Moment, also sag mal so, den Schiri da was hinterher zu brüllen und sich aufzuregen, hast du nicht gesehen, aber der wollte ja auf den los. Das war ja, der musste ja von, ich glaube, da war ja so Caligiuri noch da und musste ihn noch zurückhalten. Also spätestens da müssen ja alle Schotten runtergegangen sein bei ihm und das kann ich dann bei einem Bundesliga-Trainer wiederum nicht mehr nachvollziehen. Also die erste Erregung und das Explodieren kann ich vollkommen nachvollziehen, das danach nicht mehr. Also ist das eine besondere Situation, die Streich nur hat oder ist das etwas, wo du sagst, das würde in so einer Situation, glaube ich, jedem passieren? Also ich glaube tatsächlich in der Kombination der Dinge, die da einfach alle kulminiert sind mit diesem fünften Platzverweis in 7 Spielen von diesem Schiedsrichter, ist es echt ein Sonderfall. Also der flippt ja ab und zu mal aus, klar, aber dann ist es genauso, wie du sagst, dann merkt er, okay, cool, Handshake, alles wieder in Ordnung. Aber ja, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ob ich mich dann so anders unter Kontrolle gehabt. Ja, also vielleicht haben wir auch deswegen noch einen neuen zusätzlichen Co-Trainer vor der Saison bekommen, mal als Scherz gesagt, dass noch einer festhält. Noch einer aufpasst. Ja. Nee, aber ich, wie gesagt, wir witzeln drüber, aber ja, da hängt halt auch viel dran, einfach an dieser Saison. Die war nicht so geplant, wie sie gelaufen ist bis jetzt und mit Sicherheit auch nicht so, wie sie am Ende dann, egal auf welchem Platz sie aufhört. Also da gab es sicher andere Ziele intern. Und es waren einfach viele Sachen in dieser Saison, die man nicht beeinflussen kann. Diese ganze Videogeschichte, da habt ihr ja auch schon eure Erfahrungen mitgehabt, positiv wie negativ. Ja. Das aber ist ich glaube, ja, das haben viele gehabt in der Liga. Also eben, aber du kannst, wenn du so im Tunnel bist und die Spieler auf Sachen vorbereitest, gibt es immer mehr Sachen mittlerweile, auf die du sie nicht vorbereiten kannst und auf die du dich selber auch nicht vorbereiten kannst. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man da irgendwie eine Schulung machen kann, wie man sich besser im Griff hat oder keine Ahnung, oder ob man das überhaupt will, ganz ehrlich, weil wir sagen ja auch immer Fußball, Emotionen und hin und her. Klar, es ist ein doofes Bild, aber es ist ja nicht die Regel. Also ich kann ihn da verstehen, ich muss es aber nicht unterschreiben und gut finden. Und sonst hätten wir ja auch nichts zu diskutieren, das ist ja, kommt genau auch dazu. Vielleicht ist es ja auch so, ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, 4 Punkte vor uns, 30 Punkte, 26 haben wir. Das Hinspiel ging als einer der wenigen Siege, die wir verbuchen konnten, 3-1 für uns aus. Jetzt seid ihr personalgeschwächt, beziehungsweise wichtige Personalie mit Petersen, der nicht mit dabei sein wird. Habt ihr nochmal Angst, richtig unten reinzurutschen? Ja, also ich habe es im Vorgespräch kurz angeteasert. Ich werde dich jetzt zum Lachen bringen, indem ich unser Restprogramm dir offenbare. Der April, das wird der Horrormonat, oder super, das wissen wir einfach nicht, weil da spielen wir hintereinander gegen Wolfsburg, Mainz, Hamburg und Köln. Ja, ist doch super. Das ist, kannst du sagen, ja, hast du alles in der eigenen Hand, klar, aber jetzt geht's schon mal los. Das erste Spiel ohne den besten Spieler, ohne Trainer. Das zweite Spiel an einem Montag auswärts. Also es gibt so ein paar Vorzeichen, dass ich im Moment eher so bin, dass ich sage, oh Gott, das darf nicht passieren, als dass ich sage, jawohl, im April hauen wir die alle weg und dann ist alles cool. Auf also der ich drücke euch sehr die Daumen in den anderen drei Spielen. Das würde ja eigentlich auch reichen, das wollte ich nämlich gerade sagen. Eigentlich, jetzt haben wir noch ein paar Spiele bis Saisonschluss und davon muss man eben drei gewinnen. Das sollte eigentlich doch irgendwie zu schaffen sein. Aber ich merke, wir sind da schon so ein bisschen Brüder im Geiste. Ja, der Freiburger an sich ist ja eh immer sehr, ich will nicht sagen pessimistisch, man ist eher unoptimistisch. Man freut sich halt schon, wenn sie gewinnen, aber denkt gleich, oh, das war aber knapp. Deswegen ist es vielleicht so eine Grundart von uns einfach. Aber in der Saison gibt es auch nicht so wirklich viel, was einem dann tatsächlich Mut macht, dass man jetzt mit dieser ganzen Latte an Spielern, die fehlt, Wolfsburg an die Wand spielt, auch wenn es ein Heimspiel ist. Das ist natürlich ein Plusfaktor. Oder dass man nach ohne Fans montags nach Mainz fährt, ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, jawohl, sichere drei Punkte gegen unseren sowieso schon Horrorgegner schlechthin. Die nächsten 4 Wochen, die werden sehr spannend. Also leider spannender als gewünscht. Dann bleiben wir mal kurz beim Samstag noch. Und zwar, wenn jetzt Petersen ausfällt, auf wen kommt es denn dann besonders an bei euch? Also wer muss da dann auch vorangehen, in Anführungsstrichen? Oder andersrum gefragt, auf wen müssen wir besonders achten? Wir als Wolfsburger. Ja, also das Lustige daran ist eigentlich, dass das Grundproblem vom SC gerade gar nichts mit Nils Petersen zu tun hat, weil das nämlich früher ist, eine Station früher. Unser Problem ist eigentlich, dass der letzte Ball nicht kommt und dass das Kreative so ein bisschen fehlt in den letzten, ja, gefühlt Jahren. Es geht aber eigentlich nur um Wochen. Also da fehlt wirklich sehr viel an Kreativität, was so ein bisschen das ordnende Spiel, so ein bisschen mit Niklas Höfler jetzt zurückgekommen ist. Das heißt, es werden alle noch ein bisschen mehr laufen müssen und irgendjemand wird sich vorne reinstellen müssen. Und das wird, also meine Theorie, Tim Kleindienst sein, einfach weil er 2 Meter groß ist und Stürmer und die letzten paar Spiele, die er gespielt hat, so ein bisschen auf der Außenbahn versauert ist, wo er eigentlich nicht hingehört. Das wird wahrscheinlich der Spieler sein, der dann die Bälle festmacht, abprallen lässt oder vielleicht sogar dann Richtung Tor bringt. Also es ist ganz selten, dass ich vor einem Spiel so gar nicht weiß, was mich erwartet beim SC, weil einfach so viele Faktoren gerade sind, die so ein bisschen lotteriemäßig machen, was die Aufstellung angeht, dass man gar nicht sagen kann, ja okay, ein Heimspiel, natürlich spielen wir voll nach vorne, sehe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so automatisch am Wochenende. Was erwartest du denn für ein Spiel generell? Also du hast gerade ein ganz interessantes Stichwort gesagt und das ist für mich so eigentlich auch der Schlüssel, nämlich ihr müsst noch ein bisschen mehr laufen. Ich glaube auch, dieses Spiel wird am Samstag derjenige gewinnen, der vor allen Dingen läuferisch wesentlich mehr investiert und den Gegner sozusagen niederläuft. Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich auch. Also ich erwarte eigentlich kein Spiel mit vielen Lücken und zwar in beide Richtungen. Also ich glaube, da wird keiner von beiden viele Räume haben, wo er irgendwas total zauberhaftes irgendwie hinlegen kann. Das wird ein Spiel werden, wo es sehr drauf ankommt, konzentriert einfach bis zum Ende konzentriert zu bleiben und das zu machen, was vorher auf dem Zettel stand. Und laufen, das riecht ja wieder nach dem 0-0, aber zum Tipp kommen wir gleich. Ja. Aber ich muss eine Frage noch vorwegschieben, bevor ich zu der natürlich finalen Frage des Tipps komme. Aber die Frage ist, wie beurteilt denn die Entwicklung beim VfL? Also jetzt hatten wir ja gegen Berlin zum Beispiel die Nummer, dass ein Spieler wie Yunus Malli nicht mal im Kader war, obwohl er fit war, sozusagen. Bruno Labbadia hat da von einer Härtefallentscheidung gesprochen. Das sind natürlich alles so Sachen, also das sind ja Anführungsstrichen Luxusprobleme, die hättet ihr gerne wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, solchen Spieler rauslassen kann. Aber wir haben natürlich auch auf der anderen Seite viele Verletzte. Aber so die generelle Entwicklung, das, was ihr da wahrnehmt im Breisgau, wie seht ihr das? Wie seht ihr den VfL? Also was ich wahrnehme, jetzt mal rein vom Spielerischen weg, ist, dass ich, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da noch viele Leute arbeiten, vom Trainer mal abgesehen, im Verein, die wirklich viel Ahnung von Fußball haben und irgendeinen Masterplan, wie sich das jetzt mittelfristig oder sogar kurzfristig wieder ein bisschen beruhigen und verbessern kann bei euch. Also da wurde so viel rumexperimentiert, dann doch wieder nicht und hier und da und jetzt ist Labbadia da und der macht dann ganz viel Torschusstraining, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, okay, die müssen irgendwie drinbleiben und dann ab der nächsten Saison schön was aufbauen, weil ich sehe jetzt nicht denjenigen, der was aufbaut, vom Trainer jetzt mal abgesehen. Spielerisch fand ich es interessant, dass Gomez abgegeben wurde, was aber natürlich auch aus seiner Sicht absolut nachvollziehbar ist, so Richtung Heimat wieder zu gehen, in einem dann doch gesetzteren Alter. Aber Memedi kenne ich ja auch noch von früher, ist jetzt nicht derjenige, der Gomez ersetzen kann, aus meiner Sicht. Ist natürlich fürs Wochenende wieder ein Spieler, dass man sagt, kann dann vermutlich... Ist eh verletzt. Rumläuft. Also, okay. Ich wollte mich gerade, weil jetzt ausgerechnet. Das wird euch sehr wahrscheinlich nicht passieren. Und also wie gesagt, spielerisch kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass mich das gewundert hat, dass ich letzte Woche im Kicker gelesen habe, dass ihr vermehrt auf Torschusstraining Wert legt. Weil ich immer gedacht habe, okay, also das ist ja grundlegend, wie man so Richtung Tor schießt. Also gut, unsere treffen auch nicht, aber es geht eher darum, dass sie die Bälle nicht kriegen. Also wenn sie den Ball nur vorne haben, dann das sollte man doch dann selber irgendwie auf die Reihe kriegen, dachte ich. Aber das war Schwerpunktthema Abschlusstraining. Ja, das Problem ist ähnlich so wie bei euch. Wir kommen gar nicht in die häufig in die Gelegenheit, den Abschluss zu suchen, weil wir gar nicht in die gefährlichen Areas reinkommen. Das wird ja echt ein Kracher am Samstag. Das wird so Beamten-Mikado. Wer zuerst zuckt, hat verloren. So, ja, wir sollten vielleicht eher über Frauen und unsere Frauenmannschaften reden. Also ja, die sind ja sehr gut. Ja. Im Gleichschrittmarsch, genau. Ja, und da sind wir auch noch im Halbfinale der Champions League. Also das würde ich mir von anderen Mannschaften bei uns im Verein auch gerne mal wünschen. Ich sage jetzt nicht welche. Naja, okay. Ja, dann lass mich aber final dann doch nochmal nach einem Tipp abfragen, aber sind wir uns fast schon einig, ne? Mit dem 0-0 mal wieder. Das Traurige ist, ich würde es auch tatsächlich, Stand jetzt, es ist Dienstag, würde ich es auch nehmen. Also Heimspiel hin oder her, ein Punkt, noch wieder eine mehr Richtung, sagen wir mal 36, 37 Punkte, wir sind ja nicht in der zweiten Liga, wo man 50 braucht für den Klassenerhalt. Erstmal nicht verlieren. Und wie es dann aussieht, ist mir dann auch relativ egal. Ich fürchte leider, es wird nicht die Trotzreaktion auf das Spiel am Samstag geben oder am vergangenen Samstag geben, dass die alle sagen, ja, Arschlecken, ihr kriegt uns nicht klein und wir rennen jetzt alle nach vorne und gewinnen 6-0. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es passiert, dann feiere ich es, aber es wird nicht passieren. 0-0. Ja, sagt Michael Schröder vom Füchsle-Talk. und der beschäftigt sich traditionsgemäß mit dem SC Freiburg. Und mit ihm hatte ich ein sehr interessantes Gespräch über das bevorstehende Spiel am Samstag in Freiburg. Da ist der VfL Wolfsburg zu Gast. Und deswegen danke ich dir für das Gespräch. Bitte, bitte, bitte. Und ich sage mal prophylaktisch, vielleicht hören wir uns ja nächste Saison. Es wird alles gut. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Drei Eintracht Braunschweig-Fans sitzen in der Kneipe und unterhalten sich, wer denn wohl von den dreien die dümmste Frau hätte. Und da sagt der Erste, also meine Frau, die ist so doof, die hat neulich 4 Winterreifen mit Felgen nach Hause gebracht, obwohl wir gar kein Auto haben. Sagt der Zweite, ach, gar nichts, meine Frau brachte neulich 20 Salatsetzlinge mit und da haben wir haben gar keinen Garten. Und da sagt der Dritte, ach, hört auf, Leute, ne? Meine kam neulich mit 100 Kondomen für den Urlaub heim, dabei weiß sie genau, dass ich gar nicht mitfahre. Faninfos. Und da ist der Kartenvorverkauf für das Spiel in Freiburg, in Wolfsburg schon beendet, aber das überrascht euch jetzt, glaube ich, nicht. Nichtsdestotrotz gibt es, wer nach Freiburg fahren möchte, ab 2 Stunden vor Spielbeginn die Möglichkeit, Karten für Steh- und Sitzplätze an der Gästekasse zu erwerben. Die Fahrt von Fanfahrten Wolfsburg, ICE-Gruppenreise mit Übernachtung ist nicht mehr buchbar. Ansonsten, falls es dann noch irgendwelche Fragen oder so weiter gibt, gibt es infos@fanfahrten-wolfsburg.de. Da kann man sich ein bisschen informieren. Ansonsten, gibt es noch 2 Auswärtsspiele in Mönchengladbach. Und das eine ist am Freitag, 20. April. Tickets gibt es noch bis zum 13. April bei den bekannten VfL-Vorverkaufsstellen. Fanfahrten Wolfsburg bietet auch dafür eine Bustour an. Und dann, ganz interessant, Spiel Leipzig. Da ist es so, dass es mal im Gespräch war, da auch wieder ein Sonderzug irgendwie zu chartern. Ist aber offensichtlich erfolglos geblieben, die Anfrage. So, dass zahlreiche Bustouren von den Fanclubs gebucht werden können. Und über die VfL-App und ich glaube auch auf der Seite der VfL-Fanbetreuung ist das einsehbar, was es da letztendlich gibt. Der Kartenvorverkauf für das Spiel beginnt am Donnerstag, 5. April. Also heute, ab 9.30 Uhr bei allen bekannten VfL-Vorverkaufsstellen. Unsere Wölfin haben ja gewonnen, den bis dahin ja ungeschlagenen Mitkonkurrenten Turbine Potsdam. 1:0 letzte Woche und leider hat es da einen kleinen Zwischenfall gegeben, nämlich El Amazar hat einen Nasenbeinbruch da bekommen und muss, glaube ich, sogar operiert werden. Das ist morgen, startet die Operation, dafür alles Gute und gute Genesung. Und auch wieder der Hinweis, wer heute und morgen zum Training der VfL-Profis möchte, der kann sich den Weg Anführungsstrichen sparen, denn das Training ist nicht öffentlich, also kann man nicht zugucken. Das hatten wir ja die letzten Wochen auch schon. Also Bruno Labbadia lässt da immer so ein bisschen den Vorhang runter zur letzten Vorbereitung oder zum letzten Gefecht, wenn es dann um das Bundesligaspiel steht. Nur falls da jemand vorbeifahren wollte, heute und morgen Training nicht öffentlich. Und dann, wer es gesehen hat, ich habe ja nochmal eine kleine Umfrage gestartet zum Thema, welche Spieler beim VfL Wolfsburg im Moment liegen euch denn am Herzen, beziehungsweise wer passt zu Wolfsburg, wer ist euch überhaupt sympathisch? Da kann man, hier unten drunter verlinke ich das nochmal, da kann man nochmal mitmachen, würde mich mal interessieren, stimmt doch da mal entsprechend ab, euren Favoriten, habe ich bei Facebook auch reingestellt, das lasse ich auch noch ein bisschen laufen, ich finde das eigentlich mal ganz interessant, weil wir reden ja immer über Identifikation und was wir Fans auch darunter verstehen und wen wir gerne dann auch auf dem Platz sehen. Und da würde mich dann nochmal interessieren, wie das so entsprechend verteilt ist, was so die Kadergeschichte dann letztendlich auch anbelangt. Da habe ich den Kader einfach mal vom Schalke-Spiel genommen. Damals, die Umfrage läuft ja schon ein bisschen. Deswegen wundert euch nicht, wenn der ein oder andere fehlt. Das ist einfach nur mal so eine Richtungsgeschichte. Schaut es euch mal an, macht mal gerne mit und dann werten wir das irgendwann mal aus. Bin ich auch mal selber gespannt drauf. Ja, und ansonsten war es das jetzt wieder. Danke mich für euer Zutun und Kritik ist erwünscht an mir, an der Sendung. Ich freue mich natürlich über positive, logisch. Ich freue mich über alles, was ihr so schreibt. Wölfe Radio Hotline 0157 890 70123. Schickt mir doch dann eure Meinung und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl fällt.